Hörspiel. Ich lade Sie heute zu einem 77 Minuten langen Hörspieltrip ein. Die Autorin Enis Merci, geboren 1993 in Gelsenkirchen, schrieb das Theaterstück Autos. Es wurde 2019 am Schauspielhaus Wien uraufgeführt. Heute senden wir die Hörspielfassung. Merci studierte literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und Kultursoziologie an der London School of Economics. Ihre Autorinnenkarriere nahm schnell Fahrt auf. 2017 wurde ihr Stückentwurf Mitwisser mit dem Hans-Grazer-Stipendium ausgezeichnet, 2018 uraufgeführt und 2019 zu den Mülheimer Theatertagen eingeladen. Die Kritiker der Zeitschrift Theater Heute wählten Merci zur Nachwuchsautorin des Jahres 2018. Sie erhielt den Literaturpreis Text und Sprache des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft 2019. Da war sie auch Hausautorin am Nationaltheater Mannheim. Gerade hatte dort ihr neues Stück Bataillon Premiere. Marcis Essayband Eiskaffee Europa erschien bei Suhrkamp und ist eine außerordentlich empfehlenswerte Lektüre. Wir haben das Theaterstück Autos ins Radio geholt und diese Hörspieladaption war kein einfaches Unterfangen, denn so paradox es klingt, das Radio spielt hier eine große Rolle. Radio im Radio also. Eine Frau und ein Mann fahren die ehemalige Gastarbeiterroute ihrer Eltern nach. Sie bleiben nicht allein in ihrer Blechhaut, das Radio schaltet sich ein und führt ein Eigenleben in Assoziation und mit Figuren, die sich selbstständig bewegen. Nicht alles lässt sich in jedem Moment sofort nachvollziehen. Bleiben Sie geduldig und überlassen Sie sich einfach dem Sog dieses akustischen Abenteuers. Nach dem Hörspiel senden wir ein Gespräch mit der Autorin. Alles beginnt mit der Stimme Enis Marcis, die das Stück ankündigt. Dann folgt eine Art Prolog, eine Erinnerung. Autos. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Enis Marci. Bearbeitung und Regie Giuseppe Maio. Komposition Andreas Bick. Es klingelt. Und sie springt vom Sofa. Auf dem Weg zur Wohnungstür, es ist ein kurzer Weg, er hat den Namen Weg eigentlich nicht verdient, rückt sie noch ein Porzellanpferd zurecht, seufzt, zischt ihrem Mann zu. Hast du den Umschlag fertig gemacht? Er stopft noch schnell eine blaue 100-Mark-Note in ein knittriges Kuvert. Und sie öffnet die Tür. Hallo. Hallo. Großes Hallo. Hallo. Hallo. Der Kurier, nennen wir ihn K., ist da. Hallo. Komm rein. K. sieht aus wie Tom Selleck als abgehalfterter Asylant. Sein Schnauzer ist majestätisch. Seine übergroßen, khaki-beige-sandfarbenen Kleider blähen sich auf in einem Wind, der hier nicht weht. Hier weht ein ganz anderer Wind. Er ist ein Zeichen des Kommenden. Vor allen Dingen aber hat er etwas, das die Gastgeber nicht haben. Zwei Dinge sogar. Zum ersten, einen gesicherten Aufenthaltstitel. Zum zweiten, ein Auto. Nein, einen Mercedes. K., dieser Tom Selleck für Arme, die vom Morgen träumen, besitzt alle paar Monate einen anderen Benz, den er dann runterfährt, um ihn dort zu verkaufen, was hier kaum möglich wäre. Auf dem Rückweg nimmt er den Bus und so weiter. Ein immerwährender Kreislauf, der noch etwa 15 Jahre andauern wird, bis unten die Gesetze in Sachen Katalysatoren und Feinstaub verschärft werden. Das alles ist aber noch nicht eingetreten. K. wird ein Platz gewiesen. Er bekommt Schokoladenbonbons von Aldi Nord aus einer Kristallschale mit Deckel und 4 filigranen Beinchen. Außerdem einen Filterkaffee und ein Glas Saft. Orange. Bald wird ein Austausch stattfinden. Die Kinder? Kann ich klagen. Die Familie? Kann wirklich nicht. Die Gesundheit? Also kann gar... Die Arbeit? Kann... Das Wetter? Deutsches Wetter. Deutsche Frauen, ihr wisst ja. Der Verkehr? Wird immer schlimmer. Da gibt's nie Parkplätze. Aber die wollen da jetzt ein Parkhaus bauen. Dingsecke, Bumsstraße. Dingsecke, Bumsstraße? Ja. Neben der Tankstelle. Neben der Tankstelle. Genau. Kennt ihr die Gegend? Rechts oder links neben der Tankstelle? Rechts. Und genau daneben, ja? Ja. Da, wo diese Brache ist? Ja. Nix. Da ist nix. Nix. Hm. Und wann fangen die an zu bauen? Keine Ahnung. Du weißt ja, wie die sind. Angeblich bald. Kann sich also nur noch um Jahre handeln. Ist das etwa euer Grundstück? Dann vergesst es, das kriegt ihr nicht zurück. Das ist der Wilde Westen dort jetzt. Nee, nur so. Nur so. Und sonst? Furchtbar. Ja. Ganz schlimm. Mhm. Die Gesprächspartner umkreisen sich. Nicht wie Ringer, eher wie Vögel. Langsam kommen sie zum Grund dieses Besuchs. Er geht ins Schlafzimmer, kommt zurück mit einer Plastiktüte, darin 3 Pakete Beta-Blocker, über Umwege erworben, und ein weiteres Kuvert. Kuverts ohne Ende in dieser Szene. Und in diesem Kuvert wimmelt es nur so von blauen Claras. Im Gegensatz zum ersten ist es sorgfältig abgeleckt, verschlossen und mit Namen, Festnetznummer und Adresse der lieben Eltern beschriftet worden. Übergabe. Gut. Ihr wisst, diesmal habe ich nicht so viel Platz im Auto. Ich nehme an, in 3 Tagen bin ich da. Ich klingel dann bei deinen Eltern. Lass dir noch was geben für deine Mühen. Oh nein, auf gar keinen Fall. Doch, bitte. Nein, ihr wisst, ich mache das gern. Wir müssen dir doch. Nein, niemals. Doch. Wenn du das nicht annimmst, sind wir ehrlich beleidigt. Das ist das Zauberwort in diesem kleinen Schauspiel. Das umgekehrte Safe Word sozusagen. Beleidigen will ich euch unter gar keinen Umständen. Der Herr des Hauses hebt das knittrige Kuvert vom Beistelltischchen und überreicht es unserem süßen Tom Selleck. Der steckt es sich unter unablässigem Gemurmel. Das ist wirklich nicht nötig und so weiter und so fort. In die Innentasche seines militärisch anmutenden Oversize-Bomberjackets. Vielen Dank für den Kaffee. Kurzes Geplauder noch. Wir sehen uns. Den Gast zur Tür geleiten. Keine Sorge. Bei mir kommt alles sicher an. K. ist ein Mann der Versicherungen. Der Sicherheit. Als er die Wohnung verlassen hat, hat seine Frau ihm, von der Wohnungstüre aus, Wasser aus einer Jazve auf die Stufen des Treppenhauses geworfen. Fürs Glück, damit alles gut geht. Nur dafür ist die Jazve da. Sie trinken ja schließlich Filterkaffee und bezahlen mit D-Mark. Er verlässt die Gegend nach Osten hin, durch das erste, niedrigste einer Reihe von Gebirgen hindurch. Er schlängelt sich vorbei an Caravans und Wohnmobilen. Dies ist das erste Skigebiet nach Amsterdam. Jahre später. Der Bau des Parkhauses befindet sich nun, endlich, wie man so sagt, in den Startlöchern. Die Geschichte des Rades handelt von der Achse und der Töpferscheibe, von Lehm und von Umformungen. Jeder Weg über eine Schwelle, und sei es die zwischen Haus und Stadt, schafft einen Zustand der Unbeständigkeit. Hier lauert das Unvorhergesehene, im Guten wie im Schlechten. Nicht umsonst sind es die Schwellen, die mit Glücksbringern markiert werden. Hufeisen, Knoblauchbüschel, Schlagbäume. Unsere 2 Freunde beginnen, sie alle zu überqueren. Wir beginnen am Fuß einer Abraumhalde, genauer einer Bergehalde, die angefüllt ist mit taubem Material. Wir beginnen am Rand einer Neubausiedlung. Vor ein paar Jahren noch wuchs hier bloß Gestrüpp und vorher noch Weizen. Steig ein! Ich hatte einen Traum. Ich habe geträumt, am Ende dieser Straße liegt ein Parkhaus. Da will ich hin. Anschnell nicht vergessen. Des Wassers gehen ein paar Freunde auf und ab und versuchen, einen Blick in ihre Zukunft zu werfen. In einiger Entfernung zieht sich eine Frau langsam aus. Sie legt ihre Kleidungsstücke sorgfältig zusammen, ordnet sie auf einem Stapel und geht ins Wasser, Sie sieht niemanden. Sag mal, wie schalte ich hier denn? Ach so, hab's. Ist dir schon mal aufgefallen, dass nur Frauen ins Wasser gehen? Ein Mann geht nie ins Wasser. Hast du schon mal gehört, dass jemand seine Sachen sorgfältig ans Ufer legt, bevor er sich ertränken geht? Vielleicht wollte sie es aussehen lassen wie ein Versehen. Vielleicht war ihre Scham so groß. Sie lässt den Stapel hinter sich und geht in die Zukunft. Ich stelle mir vor, die Toten kämen aus ihren Gräbern. Ich hörte alle ihre Stimmen. Jede erzählte mir ein Ereignis. Nichts ginge verloren. Im letzten Stück, das er mit seinen Mitschülern erarbeitete, geht es unter anderem um eine Frau namens Rosa, die ins Wasser geht, um dort den Tod zu finden. Geht es unter anderem um die transsexuelle Aurora, die mit ihrer Überlebenskunst stets das Ziel der großen Bühne vor Augen hatte. Die Parallelen zu Daniels Leben und Sterben sind erstaunlich. Erstaunlich. Erst Anfang September hatte Daniel Kübelböck einen neuen Instagram-Account eröffnet, namens Rosa Luxem. Dazu schrieb er immer wieder, die künstliche Ruhe der Fotos gefährdend, Hashtag Transsexuelle, Hashtag Transformation, Hashtag DSDS, Hashtag Girl, Hashtag Superstar, Hashtag Berlin, Hashtag Love. Bereitete er sich auf eine Rolle vor oder auf ein Leben? Mal lieb ich wie ein Mädchen, mal wie ein Mann, mal die Sonne, mal den Schatten. Mal einfach nur mich. Ja, mich. Mal wie Narziss. Mal wie Echo. Echo? Mal wie der Schönling, der dem Verehrer das Schwert noch schickt, mit dem der sich erdolcht. Nicht ohne einen Abschiedsfluch. Mal wie die Geschichtenerzählerin, zum Lallen verurteilt, verschmäht. Mal wie ein Körper. Also der sich auflöst, hüllenlos, schalenlos, Wind wird. Meine erste und strengste Religionslehrerin hieß Frau Luxem. Vorname unbekannt. Ihr Haar war dunkelbraun gefärbt. Manche würden sagen, sie hatte eine freche Kurzhaarfrisur. Doch an ihr war nichts Freches. Sie war eine Maschine. Streng, leise, rasiermesserscharf. Eines Tages erzählte sie uns Zweitklässlerinnen und Zweitklässlern von der Verkündigung an die Hirten. Wir lauschten ihr stumm mit halboffenen Mündern. Sie durchstieß die Stille, indem sie fragte: Was ist ein Hirte? Wir schwiegen, obgleich der ein oder andere von uns vermutlich den ein oder anderen Hirten in seinem unmittelbaren Stammbaum vorzuweisen hatte, waren wir doch alle Stadtkinder. Wir waren noch nie an die Peripherie gerückt. Wir ahnten nicht, dass unsere Stadt von Mais umgeben war und von Weiden. Wir waren wunderbar ahnungslos. Jem, richtete Frau Luxem das Wort an einen meiner Klassenkameraden, der genauso wie der ein oder andere von uns aus bloßer Alternativlosigkeit im protestantischen Bekenntnisunterricht gelandet war. Jem, was ist ein Hirte? Jem schwieg. Frau Luxem hob ihre präzise, nachgezogenen Augenbrauen. Zwischen ihren Beinen auf einem niedrigen Schemel ein Globus. Zwischen ihren Beinen die ganze große Welt. Ungeduldig tippte sie mit ihrem perlmutt-irisierenden Zeigefingernagel aufs biblische Palästina. Ein Hirte? Ja, ein Hirte. Ein Hirte ist ein Hirte? Und so lernten wir, dass ein Wort nicht mit sich selbst erklärbar ist. Dass mehr dazu gehört, den Dingen auf den Grund zu gehen, als die Dinge selbst. Aufgabe eines guten Hirten ist es, seine Herde zu scheren, nicht aber zu schinden. Unsere beiden tapferen Reisenden verlassen die Stadt. Sie überqueren einen Bahnübergang. Hinter ihnen senkt sich die Schranke unter lautem Geläute. An den Rändern der Landstraße erst Mietskasernen, dann Reihenhäuser, schließlich Brombeerbüsche. In der Ferne die ersten Lärmschutzwände und dahinter, noch unsichtbar, ein Autobahnkreuz. Sie steuern darauf zu. Es sind dies die Straßen, auf denen er vor nicht allzu langer Zeit das Fahren lernte. Sie durchschreiten dieses Land mit einer Sicherheit, als sei es ihnen immer schon gestattet gewesen. Doch, doch. Mehr dazu morgen bei uns im Programm. Obwohl es ein wesentlicher Teil modernen Lebens ist, begreifen nur wenige das tödliche und zerstörerische Potenzial eines Kraftfahrzeugs und die Möglichkeit, damit eine hohe Opferzahl zu erzielen, wenn es wohlüberlegt eingesetzt wird. Die Methode eines solchen Angriffes ist, ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in eine Versammlung von Ungläubigen zu stürzen und dabei ihre Körper mit dem harten Autorahmen zu zerschmettern, während man sich vorwärts bewegt und eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Unter Reifen und Fahrwerk zermalmt man ihre Köpfe, Körper und Gliedmaßen. Ich muss immer dran denken, was dir alles passieren könnte. Pass nur gut auf, ja? Immer. Es wäre mir lieber, wenn du das für dich behältst. Weißt du, diese Ängste sind nicht alle irrational. Guck mal. Ein Storch. Vor den Mauern meiner Grundschule, die ich damals schon längst nicht mehr besuchte, lag eine psychiatrische Praxis, vor der die Männer, und immer waren es Männer, vor der die ausländischen Männer, und immer waren es Ausländer, es waren auch Blonde unter ihnen und Blauäugige, aber man konnte sich sicher sein, dass es Polen waren oder Kroaten, die die psychiatrische Praxis betraten, vor der die ausländischen Männer standen, saßen, Zigaretten rauchten und warteten, bis sie drankamen. Egal wie kalt es war, die ausländischen Männer, zu denen damals auch mein Vater zählte, standen stets vor der Türe. Manche rauchten, andere lasen die Lokalzeitung. Sie waren sehr still und sprachen auch nicht miteinander, weder in ihren Sprachen noch in der Landessprache. Sie verhielten sich so unauffällig, wie man sich nur verhalten kann, wenn man zu fünft oder sechst vor einer psychiatrischen Praxis steht. Neben der Tür war ein Messingschild angebracht, auf dem stand der Name des Arztes, Dr. Sowieso Sowieso, und hinter seinem Namen in Klammern ein Kürzel, das auch ihn als einen im Ausland studierten Ausländer auswies. Und unter dem Namen und dem Kürzel stand Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Jede Woche ging mein Vater zum ausländischen Psychiater. Der verstand ihn und gab ihm keine Tabletten. Der Doktor therapierte nicht, er gab Ratschläge. Das hat ihn zum Helden aller psychisch belasteten ausländischen Männer der Stadt gemacht. Er sprach nicht von Herausforderungen, sondern von Problemen. Vielleicht aus Prinzip der Ehrlichkeit wegen, vielleicht um sich verständlich zu machen. Es ist egal. Eigentlich ist es sogar besser, das nicht zu wissen. Damals war mein Vater ein verletztes Tier. Ja, ich sah ihn weinen. Nachts schrie er in seinen Träumen, morgens hatte er rote Augen. Erst später erzählte mein Vater mir, was der Psychiater ihm geraten hatte. Er wird mir nicht alles gesagt haben, aber doch das Wesentliche. Mein Vater sagte, der Psychiater habe gesagt, es werde dauern, bis der Schmerz nachlasse. Er müsse sich darauf vorbereiten, den Verrat niemals zu begreifen. Er müsse sich Zeit zum Trauern nehmen. Er dürfe sich nicht zu viele Vorwürfe machen. Er sagte nicht keine Vorwürfe, denn der Doktor kannte seine Pappenheimer. Er sagte müssen und dürfen, denn seine Pappenheimer wollten richtungsweisende Ratschläge und kein Wohlfühlgewäsch. Seinen ausländischen Pappenheimern war nicht nach Wellness. Sie wollten ganz Mann sein und weinen. Ihre Familie ist hier, sagte der Psychiater. Und jeder wäre verzweifelt an ihrer Stelle. Und machen Sie es gut. Und bis nächste Woche. Das Vergehen der Zeit und die Worte des Psychiaters haben meinen Vater so weit als möglich geheilt. Wenn ich das Gebäude gegenüber der städtischen Grundschule passiere, lächle ich den ausländischen Männern zu. Manchmal lächelt jemand zurück. Die Klammern um das Kürzel hinter dem Namen des Psychiaters auf dem Klingelschild. Die Klammern um das Nationalkürzel umarmen die ausländischen Männer. Die Klammern um das Kürzel markieren einen engen, einen kuscheligen Raum, in dem sie kürzellos sind, die ausländischen Männer, ganz Mann, ganz Träne. Und wenn irgendwo ein Ausland ist in diesem Raum, dann in diesen ihren Tränen. Schau mal auf die Karte. Nein, da. Ach, klar. Ich habe die Strecke rot markiert. Sauerland, Bergisches Land, Mittelrhein, Rheinhessen, Kurpfalz, Schwaben, München, Oberbayern, Chiemgau, Walserberg, Salzburger Land, Land Salzburg, Salzkammergut, Ennstal, Schoberpass, die Obersteiermark, die Ufer der Mur, Spielfeld, Ennstal. Und immer weiter, Schoberpass, immer tiefer in den Süden, die Obersteiermark, den Osten hinein, die Ufer der Mur. Sie fahren. Nur langsam stellt sich jene Langeweile ein, die jede Reise ausmacht. Das ist eine Sackgasse. Wir müssen ein Stück zurück. Olga Heppner-Roffer. Olga war LKW-Fahrerin, ein veritables Trucker-Babe. Ich spüre die Einsamkeit, die jeder Trucker immer wieder aushalten muss. Hätte nie gedacht, dass man so vermissen kann. Ja, keine Ahnung, das ist ja das Trucker-Leben. Man kann nicht alles haben. Olga Heppner-Roffer fuhr am 10. Juli 1973 in eine Gruppe von Menschen, die am Prager Strossmeierplatz auf eine Straßenbahn warteten. Auf welche kann nicht mehr ermittelt werden. Die Menschengruppe, in die Olga fuhr, hatte 25 Mitglieder. 3 starben sofort, 3 weitere noch am selben Tag. 2 weitere innerhalb weniger Tage, das waren die Alten. 6 wurden schwer verletzt, 6 leicht. Ich bin eine Einzelgängerin. Ein zerstörter Mensch. Ein zerstörter Mensch. Ein von den Menschen zerstörter Mensch. Ein von den Menschen zerstörter Mensch. Ich habe die Wahl, mich zu töten oder andere. Ich wähle die Rache an denen, die mich hassen. Es wäre zu einfach, diese Welt als unbekannte Selbstmörderin zu verlassen. Die Gesellschaft ist zu souverän, um sich selbst zu verurteilen. Und da steht sie dann. Mein Urteil ist ich, Olga Heppner-Roffer. Mein Urteil ist ich, Olga Heppner-Roffer. Verurteile euch. Das Opfer eurer Bestialität. Verurteile euch zum Tode. Die Kollision mit den 8 Toten war ihr 2. Versuch. Als sie das erste Mal zur Haltestelle fuhr, standen ihr dort nicht genug Menschen. Sie war die letzte Frau, die in der Tschechoslowakei hingerichtet wurde. Sie war der erste Mensch, der absichtlich und zu Mordzwecken sein Kraftfahrzeug in eine Menschenmenge fuhr. Fuhr ist natürlich zu schwach. Rammte. Gewaltsam steuerte. Nach Angaben der Henker brach Olga kurz vor der Vollstreckung des Urteils zusammen und musste zum Galgen geschleppt werden. Nach Angaben der Henker kotzte sie den ganzen weiten Weg von ihrer Zelle bis zum Galgen hin ununterbrochen. Irgendwann konnten sie nicht mehr auf sie warten. Sie zogen sie an den behandschellten Armen. Die Kotze floss ihr aus dem Mund, der Nase, auf den grauen Kittel, der eigentlich im sauberen Zustand einem Täuflingskleid gleicht. Irgendwann trugen sie sie also. Woher die ganze Kotze? Wie umfangreich ist bitte eine Prager Henkersmahlzeit? Irgendwann waren sie da. Irgendwann kam nur noch Galle. Und wie man ihr den Kopf in die Schlinge heben wollte, schiss sich Olga Heppner-Roffer ein. Komplett. Die Spannung verließ ihren Körper. Der Kot rann ihr die Schenkel hinab. Es war abstoßend. Die Henker hätten sich lederne Metzgerschürzen gewünscht, aber wer rechnet mit sowas bei einer gewöhnlichen Strangulation? Einer von ihnen sagte später aus, er sei nie wieder auf jemanden gestoßen, der ihm seinen Beruf derartig verleidet hätte. Während all dies geschieht und unsere zwei Freunde dem Radio lauschen, steigt zu einer völlig anderen Zeit an einem nicht besonders weit entfernten Ort Bertha Benz ins Auto. Ihr Mann wird später behaupten, ihre gemeinsamen Söhne seien gefahren. Ihr Mann wird später also lügen, obgleich er abwesend war. Wir wissen, Bertha Benz war die erste Autofahrerin. Olga Hebnarowa war die erste, die ihr Auto in eine Menschenmenge fuhr, zu Tötungszwecken. Drei Jahre nachdem Olga Hebnarowa Amok lief, kam der Videospielautomat Death Race auf den Markt. Das Spielziel besteht darin, möglichst viele Strichmännchen mit einem Auto zu überfahren. 666, this game plays upon sadistic impulses with one of today's most accessible weapons, the automobile. We are not ashamed of the game. We think it's a good moneymaker. Ich hatte einen Traum. Ich habe die Stelle gesehen. Das zukünftige Parkhaus, vor dem das Ende seinen Anfang nahm. Vor dem, so wie es in Zukunft stehen wird, oder möglicherweise schon steht, wer weiß das schon. Das zukünftige Parkhaus, vor dem mein Großvater totgefahren wurde. Ich habe es gesehen. Ich werde dort eine Kornelkirsche pflanzen. Der bekannteste Superorganismus ist der Schwarm. Er ist es, in Gestalt seiner Mitglieder, der Wildgänse, der Nils Holgersson davonträgt. Ihn vor der Einsamkeit rettet, der Gnade mit dem Geläuterten zeigt. Sie legen die immer gleiche Route zurück. Sie bleiben nicht da, sie gehen nicht fort, sie verharren im Zwischen. Ihre Formationen sind Gegenstand sekündlicher Umformungen. Das Land faltet sich auf und fällt in sich zusammen. Wir haben eine Reihe an Mittelgebirgen passiert. Wir sind ins geografische Zentrum des Staates vorgedrungen. Rechts von uns Atomkraftwerke, links eine ehemalige Grenze. Die Autobahn tut sich endlos auf. Unsere Freunde haben Zeit. Es heißt, jede radikale Änderung der Herrschaftsverhältnisse mache vom Standpunkt der jeweils geltenden Gesetze her gesehen Millionen von Menschen zu Verrätern. Potenzieller Verräter wird, wer es vorher nicht war, und umgekehrt. Wer nicht als Verräter gelten will, muss unverzüglich verraten, woran er sich vor dem gehalten hat. Es heißt, nur die Beherrschten können verraten, nur die Herrscher, die Väter, verraten werden. Eine Umkehrung dieses Verhältnisses sei allenfalls denkbar. Es heißt, das archaische Tabu, das auf dem Verrat liege, diene der Herrschaft selbst. Ich bin 15 Mal umgezogen. Mama war 7 Mal verheiratet. Ich habe sehr an meinem Vater gehangen. Als Scheidungskind habe ich unter diesem Hin und Her gelitten. Von meiner Oma wurde ich weggerissen. Da kommt meine Mutter. Ich springe auf mein Bett. Wohin ihr ausweichen? Sie legt die Finger um meinen Hals. Sie schüttelt mich. Sie würgt mich. Mama schreit. Du bist nicht mein Kind. Und auch sonst nichts. Und wirst auch nichts werden. Ich glaube, dass dieses Zitat mich angespornt hat. Letztendlich hat jeder Mensch sein Schicksal. Letztendlich habe ich, aus dem, was ich in der Kindheit nicht hatte, das Beste im Erwachsenenleben draus gemacht. Das habe ich so gesagt. Ja. Mein Lachen ist in Wahrheit ein Flehen. Tiere zeigen die Zähne, wenn sie um Gnade bitten. Sicher gab es mal schwierige Zeiten bei uns. Also jeder hat mal zu viel getrunken. Aber Daniels Vorwürfe sind völlig übertrieben. Ich bin eine liebende Mutter und war immer für meine Kinder da. Mit diesem Buben rede ich kein Wort mehr. Ich will den nicht mehr sehen. Über den Tod meines Bruders bin ich traurig. Ich habe so sehr gehofft, dass er auf die Beine kommt. Durch seinen drogen- und rechtsradikalen Hintergrund. Ach, das mit den Nazis war nur eine Episode. Brach ich den Kontakt vor vielen Jahren ab. Ich wünsche ihm, bei Gott im Himmel, seinen ewigen Frieden. Grausame Kindheit. Was die Ärzte erzählen, Prügel gab es von mir nicht. Aber natürlich musste man mit einem kleinen Kind öfter schimpfen. Ich verurteile nicht. Ich nehme mir das Recht zu sagen, was war. In früheren Interviews haben Sie sich über Privates sehr offen geäußert. Ja. Und trotzdem erfuhr man nichts über mich. Meine Worte sind Kleider. Ich ziehe sie mir an, in Ermangelung von Alternativen. Haben Sie jemals konkret daran gedacht, sich das Leben zu nehmen? Ich bin eine Einzelgängerin. Nein. Ein zerstörter Mensch. Komisch. Wie stellen Sie sich denn Ihr Alter vor? Ein von den Menschen zerstörter Mensch. Schrecklich. Seit ich bei meiner Mutter diesen Verfallsprozess miterlebt habe, habe ich vor dem Alter panische Angst. Bevor es mit mir so weit kommt, hoffe ich, dass ich schaffe, mich umzubringen. Man müsste dann einen Arzt kennen, der einem hilft. Ich habe die Wahl. Ich könnte es nur mit Tabletten machen. Auf die sanfte Art. Mich zu töten? Erhängen könnte ich mich nicht. Oder andere. Man muss die Tabletten, damit man sie nicht auskotzt, mit Apfelmus mischen. Ach. Ja, und vorher noch zusätzlich Valium schlucken. Oh, Sie sind so furchtbar. Ich kann mit Ihnen kein professionelles Interview führen. Ich entwaffne Sie. Ja. Weil Sie sehen, dass ich wirklich hilflos bin. Wenn diese Gegend dich kaputt gemacht hat, dann bleib doch, bis man ihr das anmerkt. Aber nein, du gehst. Als hätte dir das jemand gestattet. Als hätte dir jemand die Erlaubnis gegeben. So nicht. Du gehst nicht. Ich lass dich nicht gehen. Wenn überhaupt, wirst du gegangen. Ich sag dir eins, Junge. Siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Was ist das Joch? Die fixe Idee, man könne sich versöhnen. Nein. Das schlechte Gewissen ist das Joch. Und die Befreiung? Ist eine Befreiung, wie man es dreht und wendet. Er ist ausgestrichen worden, weil er es wagte, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Wer soll die Eltern ernähren, wenn nicht das Ungeliebteste der Kinder? Er hätte alles, alles werden können, was er wollte. Und blieb ein verhinderter Schulabbrecher und verliebte sich. Und wurde also, was sie wurde, was er selbst schon immer gewesen war. Sie wurden, was ihnen eingeschrieben war. Sie wurden unvermeidlich. Sie wurden unvermeidlicherweise erwachsen und klug und mutig und schön. Sie wurden Auswanderer. Das Proletariat hat kein Vaterland. Die zwei natürlich schon. Und mein Vater ging und aß nichts und trank nichts und sparte nur Und die Straßen des Ortes wurden ihm vertraut. Und er ihnen. Er war nicht allein. Er ist es nie gewesen. Er hatte mehr als einen Vater und mehr als ein Land. Er hat nicht auf Vergebung hoffen dürfen und er bedurfte ihrer auch nicht. Und die Tauben flogen ihn nicht gebraten ins Maul. Und die Straßen des Westens waren nicht mit Gold gepflastert. Und sie begriffen, was sie längst geahnt hatten, dass man sie hatte kommen lassen, damit sie sie pflasterten. Du hast auf deine Vergangenheit und deine Geschichte verzichtet. Du hast alles aufgegeben für den Versuch, woanders ein Leben zu leben. Nein. Du hast meine Vergangenheit und meine Geschichte verraten. Du hast mich aufgegeben für ein Woanders. Du hast dein Recht verwirkt. I grew up poor and ragged, just a simple country girl. I wanted to be pretty, more than anything in the world. Like Barbie or the models in the Frederick's catalog. From rags to wishes in my dreams, I could have it all. I'm just a backwoods Barbie, too much makeup, too much hair. Don't be fooled by thinking that the goods are not all there. Don't let these lead you to believe that I'm as shallow as I look, 'cause I run true and deep. Exactly. I've always been misunderstood because of how I look. Don't. Cause I'm a real good book. Hey! What you am. The way I look is just a country girl's idea of glam. Hey! Hey! Just asking for a chance. Kilometer, das heißt weniger als 65 Seemeilen von demjenigen Punkt entfernt, an dem die Titanic sank und mit ihr die livrierten Kellner, die Musikanten, Sans-Culotten und die Hoffnung selbst, stürzte Daniel vom Deck eines Kreuzfahrtschiffes der Marke AIDA. Passagiere der AIDA berichten, Daniel wurde beim Karaoke ausgebuht. Vor der Küste Neufundlands starben sie, ehedem und kürzlich. Angesichts der Ufer von Lands or Meadows ertranken und erfroren sie. Schiffbrüchige, Selbstmörder, Passagierinnen der Titanic. Weiter südlich, irgendwann, Ellis Island, der eigentliche Ort des Exils, der Ortlosigkeit. Die sogenannte Träneninsel, der Nichtort, das Nirgendwo. Mit einem kleinen Gedicht beginnen. Der Tod ist nicht mehr als der Höhepunkt eines fortgesetzten Skandals von Ungerechtigkeiten. Er ist nicht das Ende eines Videospiels, sondern das Versiegen einer jahrzehntelangen Schlammlawine. Mein Großvater wurde von einem Auto überfahren. Nein, mein Großvater entging dem Auto, das ihn fast überfahren hätte, knapp. Und das wurde sein Verhängnis. Mein Großvater wurde von dem Seitenspiegel desjenigen Autos, das ihn fast überfahren hätte, mitgerissen über viele Meter hinweg. Als das Auto hielt, war er tot. Vielleicht hat die heftige Bewegung meinem Großvater das Genick gebrochen. Vielleicht auch nicht. Wen fragt man da? Noch heute fährt mein Vater sehr ungern Auto. Und wenn, dann nur auf der rechten Spur. Dann nie schneller als 90, lieber 80, am liebsten 20 Stundenkilometer langsamer als verlangt. Am liebsten gar nicht. Er spricht einen Lobpreis, bevor er einsteigt, und erst wenn wir, seine Mitreisenden, auch das Unsrige gesprochen haben, lässt er den Motor an. Die Worte reichen nicht aus. Man kommt nur so in die Nähe. Sie verharren mit uns auf der Innenseite unserer Blechhaut, unseres Exoskeletts. Jedes Tier braucht einen Unterschlupf. Was bedeutet es, wenn jemand verschwindet? An der französischen Mittelmeerküste verbreitet eine Einwandererfamilie Angst und Schrecken. Hier herrscht ein ständiger Kampf um Nahrung und Raum. Fremde werden hier gnadenlos bekämpft, so wie dieser Winzling. Gerade mal 2 Millimeter misst die argentinische Ameise. Ich bin mit den argentinischen Ameisen aufgewachsen und habe die Auswirkungen ihrer Invasion direkt beobachten können. Wenn es so weit gekommen ist wie hier, ist es zu spät, um die argentinische Ameise zu bezwingen. Man müsste sie schon aufspüren, wenn sie das erste Mal an einem Ort auftaucht. Dann könnte man einen Vernichtungsplan durchführen, aber sobald sie sich festgesetzt hat, ist es utopisch zu glauben, dass man sie wieder los wird. Die heimischen Ameisenarten werden immer weniger und die argentinischen Ameisen immer mehr. In einigen Gegenden haben sie die heimischen schon vollständig verdrängt. Ich habe mein Leben damit verbracht, Ameisen zu beobachten. Diese Invasion macht mich sehr traurig. Ich schaffe es nicht, die argentinischen Ameisen zu mögen. Die haben hier nichts zu suchen. Stell dir vor, während diese beiden also an ihren Vernichtungsplänen arbeiten, sitzt irgendwo in einem Ostberliner Plattenbau der bedürftige Sohn eines bekannten deutschen Volkswirtschaftlers. Du weißt schon wer. Und macht seinen nächsten Termin beim Arbeitsamt aus. Telefonisch. Von seinem Küchenfenster aus sieht er kaum belaubte Bäume, einige Kräne, in der Ferne ein Kanalreinigungsschiff. Richard Sarrazin dreht die Heizung runter, zieht sich einen weiteren Pullover an, Norwegermuster, handgestrickt von seiner Mutter, Grundschullehrerin, Vorname unbekannt. Ob sein Vater noch mit ihm spricht? Auch die Wirtschaftswissenschaftler sind vertraut mit dem Survival of the Fittest, mit den Bedrohungen durch fremdländische Arten. Manche finden, im Kern unserer wohlhabenden Gefilde nisteten sich ärmliche fremde Länder ein, mit der unheimlichen Wucht einer Ameisenkolonie. Die Angst vor derartigen Erscheinungen ist groß und dementsprechend verfemt sind diese Gebiete, stark bewacht ihre Grenzen, durchtrennt die Gleise zwischen diesen Arbeitskraftdeponien für die Großstadt. Verkehr zwischen ihnen ist nicht vorgesehen. Die wenigen Mercedes und Audis, die es gibt, brennen. Nicht ganz zu Unrecht. Die Jugendlichen lassen sich Tätowierungen stechen, als Zeichen, dass ihre Körper ihnen gehören, wie die mit Graffiti markierten Flächen der Stadt. Es handelt sich bei diesen Überzeugungen um Wunschträume. Sie wissen ja, dass der Staat ihnen ihre Körper nur leihweise überlassen hat. Dass er sie prompt zurückfordern wird, wenn sie nicht sorgsam damit umgehen. Selbstmord ist Vaterlandsverrat. Ich ist ein Arbeiter und er gehört dem Staat. Ein Selbstmord kann in den sozialen Medien übertragen werden wie eine Massenkundgebung, eine Vergewaltigung oder eine Geburtstagsfeier. Ocean, Nachname unbekannt, warf sich vor den Regionalzug. Sie war der erste Mensch, der seinen Selbstmord in Echtzeit in den sozialen Medien übertrug. Sie war nicht der Letzte. Aber der Erste, der war sie. Sie sagt: Oh Mann, ich verstehe diese Manie nicht, die anderen dauernd nach ihrer Nationalität zu fragen. Unablässig fragen die Leute, wie alt sind sie? Wie heißen sie? Wo wohnen sie? Woher stammen sie? Die Leute sind unglaublich dumm hier. Die Bewohner der Vorstädte, der Satelliten, der Monde, der Krater. Sie wissen, ihre bloßen nackten Körper sind die einzige Verhandlungsmasse, die ihnen noch bleibt. Auch wenn der Körper eitert, tropft und schließlich eines seiner Glieder abstößt, so bleibt er doch am Leben. Was man über dieses unglückselige Glied, das ich bin, nicht behaupten kann. Glaubst du nicht, verwandt sein heißt immer mehr als Nähe, heißt zersprengt werden, sich zersprengen, heißt Glieder eines Körpers wenden sich gegeneinander, führen Krieg nicht im eigenen Haus, sondern an seiner Schwelle? Glaubst du nicht, die Fremde ist auch nur ein Haus? Glaubst du nicht, die Jahre sind auch bloß Täler? Am gewöhnlichsten ist der Tod, den der Mensch dem Menschen antut. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Du solltest aber. Das Haus trägt viele Namen. Es heißt Zerstörung. Es heißt Versöhnung. Die Familie ist die Blaupause jeder Versöhnung. Was daran verstehst du nicht? Und wenn die Weltfamilie streitet, sich zersprengt, sagen wir Terror dazu. Wenn die ganze Welt zum Haus wird, zum Haus Europa, zum globalen Markt, wenn innen und außen sich umstülpen, wenn die Schwellen Widerhaken bekommen, wenn sich die Zahl jener vervielfacht, die nirgends Staatsbürger, also nirgends im Recht sind, dann also ist er am Start, der Terror, der Weltbürgerkrieg. Die Explosion eines PKW auf Malta. Ich stelle mir vor... In den Trümmern des blechernen Exoskeletts und darum herum die sterblichen Überreste Daphne Caruanas. Die Toten kämen aus ihren Gräbern. Die Vergewaltigung und Ermordung Victoria Marinova. Ich hörte alle ihre Stimmen. Ihr lebloser Körper in der Böschung. Das Explodieren einer Autobombe in Kabul. Einem Mädchen reißt es die Beine weg. Ihr Name? Nichts. Unbekannt. Ginge verloren. Die Toten auf der Rambla, an der London Bridge, die Toten in Dhaka, in Tripolis, Danye Jones, die Andre Joshua, Darren Seals, Edward Crawford, ermordet in Ferguson, Heather Hayes, ermordet in Charlottesville, ermordet in Nürnberg, in Hamburg, in München, in Rostock, in Dortmund, in Kassel, in Heilbronn, in ermordet in Pittsburgh, ermordet in Toronto, in Montreal, in Isla Vista, ermordet in Städten, in Staaten, in Häusern, an Schwellen, auf beiden, nein, auf allen Seiten der Grenzen, innen und außen. Wer außerhalb des Staates liegt, ist nicht mehr. Der Staat ist mehr als... Er ist die lächelnden Gesichter der Profiteurinnen. Es hilft nur auf sie rotzen und sagen, dies ist mein Honig. Mein Name ist Dietrich. Ich muss Sie darauf hinweisen, also guten Tag erstmal. Ich muss Sie leider darauf hinweisen, dass Sie sich hier nicht aufhalten dürfen. Sie müssten das Gelände verlassen. Also Sie sagen jetzt, wir haben Hausverbot? Ja, wenn Sie so möchten. Moment, ich will nur feststellen, was Sache ist. Ja, das ist so. Hausverbot heißt bis davor? Ja. Gut. Ich mache Ihnen keinen Ärger. Sie können ja nichts dafür. Ja, es tut mir auch wirklich leid. Nein, nein, es ist okay. Es tut gleichmäßig weh. Und warum haben wir das Hausverbot? Weil wohl ein Termin verstrichen wurde. Dieser Termin war... Das ist eine Lüge. Wir waren um 17 Uhr am Telefon, aber es wurde nicht angerufen. Das will ich nur amtlich feststellen. Ich will nicht deine Liebe. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es tut mir auch leid. Sie haben überhaupt keinerlei Problem. Sie sind Überbringer der Nachricht. Genau. Ich trenne das sehr genau. Ich wollte nur ganz korrekt von Ihnen erfahren. Nochmal Ihren Namen bitte. Mein Name ist Dietrich. Dietrich. Von der Polizeiwache Oggersheim. Ja, ja, Herr Kommissar Dietrich, genau. Schon okay. Und nochmal mein Beileid in dieser Sache. Ja, das nehme ich auch gerne entgegen. Ich halte es für falsch, dass mein Vater auf einem Friedhof, zu dem keinerlei familiäre Verbindung besteht, bestattet werden wird. Er sah doch schon einen Platz für seinen Namen auf dem Grabstein meiner Mutter. Mit der Entscheidung für dieses Begräbnis soll sie, meine Mutter, die Frau, die ihn jahrzehntelang trug, weggekürzt werden. Aber es ist, wie es ist. Es tut gleichmäßig weh. Oh, schon okay. Es tut gleichmäßig weh. Den Wolfgangsee lassen diese Reisenden zwar linker Hand zurück, doch ist er trotzdem da. Erwartungsvoll und glatt liegt der See in der gleißenden Sonne. Von Arbeitslosen unbelastet liegt er da. Das archimedische Prinzip bleibt, was es ist. Ein Spruch. Wir befinden uns auf der Europastraße 5. Hier starben einst jährlich mehr Menschen als auf allen deutschen Autobahnen zusammen. Es ist doch so. Du kannst gehen. Oder du bleibst hier und schaust zu, wie das, was du bist, die Geschichten, die dich formen, die Orte, die dich erden, wie das alles zunichte gemacht wird. Wie das alles eingeschmolzen wird in einen Volkskörper, der dich zum Atmen nicht braucht. Und wenn wir gehen, dann werden diese Landschaften einfach aufhören. Aber darum geht's nicht. Es geht um meinen Traum. Um was auch sonst. Und wenn wir gehen, dann werden diese Landschaften einfach aufhören. Wir fahren also runter, umrunden das Parkhaus, graben ein Loch, wir pflanzen einen Baum, wir warten. Wir quartieren, wir nisten uns ein bei den Übriggebliebenen, wenn es sie noch gibt. Wir passieren das Spalier der Obstbäume, das Gemüsebeet. Wir strecken uns aus auf der alten, geblümten, möglicherweise noch immer gestärkten Bettwäsche. Wir liegen auf dem schmalen, schmalen Bett. Wir schlafen ein. Wir träumen. Ich träume von Rosa Luxem, die Daniel war. Sie ist ein geöffneter Entzündungsherd. Eine unerklärliche Substanz läuft lautlos aus ihren Krusten. Ihr Exoskelett ist schütternd. Trotzdem umschließt es sie. I could have it all. Ihre Narben sind erhaben. Sie glänzen silbern. Sie brechen auf und verschließen sich. Sie hat den Fluss queren müssen. Sie hat die Falten der Fährfrau gezählt. Don't be fooled by thinking. Ihre Kleidung ist mit ihrer Haut verwachsen. That the goods are not all there. Am nächsten Morgen dann wachen wir auf. Barfüßig gehen wir über den asphaltierten Weg, der den Garten zerschneidet. Vor dem Trinkwasserkanister kommen wir zum Stehen und putzen uns bedächtig die Zähne und spucken aus und gurgeln und gehen wieder hinein, zurück ins Haus. Jeder Umbruch eine Machtergreifung. Von Hacke bis Nacke, von Furcht umschlungen, schauen wir dem großen Erdbeweger ins Gesicht. Wer wird sich denn am kürzeren Strang aufhängen wollen? Unsere tapferen, tapferen Freunde schauen staunend durch die Scheiben. Auch wenn diese Grenze einst das Land zerschnitt wie ein feuerfester Vorhang, bleibt sie heute unsichtbar. Gipfel. Sie haben die Gebiete verlassen, deren Oberflächen sie aus erster Hand kennen. Sie betreten die Gebiete zweiter Hand. Das heißt, sie befahren sie. Zum ersten Mal sind nun Aufzeichnungen ans Licht gekommen, die die Suche eines jungen Regisseurs nach dem ersten Punk seines Vaterlands dokumentieren. Wir wandeln auf den Spuren eines unmöglichen Rebellen in den letzten Stunden eines bekanntermaßen völlig isolierten diktatorischen Staats am Rande Europas. Onkel, entschuldige, können wir dich was fragen? Es gab da eine extravagante Person, einen Ivi. Kanntest du den? Er kam von hier. Warum sollte ich den kennen? Ich verfolge keine Extravaganzen und bin selbst nicht extravagant. Wen? Ivi. Aber Ivi ist tot. Was soll ich sagen? Wir hatten jeden Tag die Polizei hier. Einmal kaufte er ein paar weiße Hosen. Und weiße Hosen, das erlaubten sie damals nicht. Und er liebte sie so. Und kommt hierher und zeigte seinem Bruder. Um die Wahrheit zu sagen, sein Bruder verprügelt ihn an diesem Tag. Und er? Es half ja nichts. Und dann einmal ging er zu dieser Verkäuferin und sagte: Ach du Arme, die sind ja nur die Einmachgläser zum Verkaufen geblieben. Und das hat dann einer von der Staatssicherheit gehört. Man tat uns nichts wirklich, wirklich Schlimmes, weil sein Vater beim Militär war und sein Bruder auch. Liebster Vater, du hast mich gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor dir. Und wie gewöhnlich wusste ich dir nicht zu antworten. Eben aus der Furcht, die ich vor dir habe. Wären wir, politisch gesehen, unzuverlässig gewesen. Sie hätten uns ausgelöscht. Am Ende haben wir dann eine Diagnose besorgt, dass er nicht zurechnungsfähig ist. Das hat uns alle gerettet, vorm Arbeitslager, vor all diesen Dingen. Im Sommer gingen wir kurzärmlich. Er war voller Zeichen. Blutergüsse. Von der Polizeiwache. Hätte ich dir weniger gefolgt, du wärest viel zufriedener mit mir. Deine Hand und mein Material waren einander so fremd. Von allen Seiten kam ich in deine Schuld. Ich lieferte ihn dann irgendwann in die Psychiatrie ein. Zur Beruhigung. Verstehen Sie? Da gab es einen, der war abhängig. Und das war's dann. Es ergibt sich zwischen den Zeilen, dass eigentlich ich der Angreifer gewesen bin und dich zur Notwehr nötigte. Deine Selbstverteidigung heißt, es wird zurückgeschossen. In einem Präventivschlag, der alle Brückenköpfe trifft. Im Allgemeinen hielt man ihn für einen westlichen Spion, Regierungsgegner, Verräter und so weiter. Es hieß, er sei im Knast gewesen drüben. Er kam auf jeden Fall mit einer Deutschen zurück. Sie küssten sich mitten auf der Straße. Sowas gab's ja damals nicht. Das machte mächtig Eindruck. Das prägte sich in ihren Hirnen ein, als wären's Münzmatrizen. Er bekam die Macht eines Vaters. Eine Macht, die real auszuüben, ihm glücklicherweise verwehrt blieb. Er ist ein Empire gewesen. Er hat sich ausgebreitet. Nach den Türken, nach den Österreichern, nach Stalin kam nur noch Ivi. Er ist gar nicht so sehr in die Tiefe gegangen. Er tat einfach, was er tun wollte. Ein mutiger Typ. Er hat's getan. Er hat ihre Mütter gefickt. Und die haben ihn ruiniert. Das Fatale war, dass er zurückgekommen ist. Wenn du so gehst, im Schlechten, und nicht weil du der Schlechte bist, dann kannst du nicht mehr zurückkommen. Das Haus deines Vaters ist dann nicht mehr dein Haus. Und sein Land ist nicht mehr dein Land. Ist ja nicht mal mehr seins. Die Macht des Vaters ist eine gleichermaßen fiktive wie folgenreiche. Sie ist eine ausgedachte, schreckliche Macht, die der Wertpapier- und Immobilienmärkte genauso ähnelt wie der Kriegstreiber. Sie ist die Macht eines Genossen, eines großen Bruders, eines ganzen Staatsapparats, vor dem wir uns verneigen. Vor dem wir erzittern. Vor dem wir uns schämen. Dem wir eigenhändig den Gürtel bringen, mit dem er uns prügelt. Den dünnen Weidenzweig. Der schmerzt, aber nicht sichtbar verletzt, heißt es. Die Stadt ist von Weiden umgeben. Auch wenn ich das erst später herausgefunden habe. Auch wenn mir das als Junge noch nicht klar war. Die Stadt ist von Weiden umgeben. Genug, um alle in ihr befindlichen Kinder, wenn doch nicht tot zu prügeln, so doch wenigstens leise zu verwunden. Exoskelett ist eine Stützstruktur für einen Organismus, die eine äußere Hülle um ihn bildet. Es ist vergleichbar mit den Hilfsverben. mit den Zweitsprachen, den Eselsbrücken. Es ist weniger ein Panzer, als dass es ein Gehäuse ist, vergleichbar mit dem der Kerne im Apfelbutzen. Die Straße ist ein Universum. Unsere Freunde dehnen sich mit ihm aus. Tankstellen, Wellblechhütten, Schlachthäuser. Am Stiel verdorrte Sonnenblumen, sandiger Wind. Industrieparks. Sie passieren einige von Hügelketten umschmiegte Städte und bilden sich ein, die funkelnden Solarpaneele einer Gated Community zu erkennen. Und wieder faltet sich das Land auf. Unser Standort ist nicht mehr als eine Ahnung. Man kann ihn kaum bezeichnen, den Beginn der Furcht. Es war einer dieser Tage. Das ja. Es war der Beginn einer zähflüssigen Trauer über unserem Haus. Das ja. Seither fürchte ich, meine Lieben könnten unvermittelt sterben. Das ja. Ich fürchte Autounfälle. Ich fürchte Raser. Ich fürchte, dass meine Geliebten von einem fallenden Ast erschlagen werden. Ich fürchte, dass meine Geliebten auf dem Weg zu mir sterben. Ich fürchte, dass meine Geliebten in einer Menschenmenge stehen, in die ein Laster rast. Dass sie es sind, die verenden. Ich fürchte, dass sie leiden. Ich fürchte, dass sie verschwinden. Ich fürchte, allein zurückgelassen zu werden. Die blau gewordenen Toten im Kühlwagen auf einer einsamen Landstraße. Das könnten sie sein. Die Toten, die von der Strandpromenade gespachtelt werden müssen. Das könnten sie sein. Die Toten, die reglos daliegen zwischen zu Boden gefallenen, gebrannten Mandeln. Das könnten sie sein. Die Toten, deren Geliebte und Anverwandte sie nicht zu erkennen vermochten, als es darauf ankam, sie zu erkennen. Das könnten sie sein. Und die Frauen, die irre werden, das wäre dann ich. Das Eis ist zu dünn, um es zu überqueren. Die Mitte hält nicht stand. Früher also fuhr man diese Abfolge von Landstraßen entlang. Im Straßengraben ausgebrannte Autowracks, Mütter besprenkeln die Feder mit Wasser, damit sie nicht einschlafen, Väter legen einen Ziegelstein aufs Gaspedal, weil die Fuß längst schon eingeschlafen ist, Autos mit 6 oder 7 Insassen und nur einer hat einen Führerschein, aufs Autodach geschnallt, die Waschmaschine von Miele oder Bosch zum Beispiel. So will es die Folklore ja und so soll sie es auch haben. Jasna mesecina, degi di maro, degi di bela le maro. Im Fußraum schmilzt die Nutella in ihren versiegelten Gläsern vor sich hin. Für die Cousins und Cousinen. Zankende Geschwister werden mit Kopfkissen voneinander getrennt. Sie zeichnen imaginäre Linien in das Innere des Autos. Deine Seite, meine Seite. Es gibt keine solchen Seiten. Das werden sie früh genug erfahren, nicht aber während dieser Fahrt. An der Grenze, von Feldern umkränzt, sind Kaufhäuser aus dem Boden geschossen. Schnell noch ein paar vergessene Geschenke, solange man im Westen ist. Die Tante dritten Grades trüge es ein Leben lang nach, übergangen worden zu sein, von den im Überfluss Lebenden, die uns zurückgelassen haben und nun wenigstens, wenigstens. Schon wieder ein Storch. In der Ferne gibt's einen Ort. Auch wenn wir dort nicht leben, ist dieser Ort unser Ort. Und dort spielen wir ein Theater. Die Verwandten klagen, als gäb's keinen Morgen. Die Besucher geben vor, sie hätten mehr als genug und hängen ihnen das Falschgold um, das sie selbst tragen. Gut, dass uns niemand besucht. Da wären bloß die kahlen 4 Wangen der Wände. Und so ist es zwar gewesen, aber so ist es nicht mehr. Diese Straße die eigentlich eine Reihe an Straßen ist. Diese Straße ist eine andere geworden. Sie ist noch immer unter Betrieb. Sie führt durch den Balkan. Heute kommen sie von Osten nach Westen, von Süden nach Norden. Sie haben keine Aufenthaltstitel. Sie haben keine Mercedes-Benz. Sie haben... Smartphones? Wie können die sich bitte... Wer gibt denen diese... Also, ich habe kein Smartphone. Wer organisiert das? Wer zerlöchert uns den Volkskörper? Sie laufen und laufen. Sie drücken sich Gesicht voran ins modrige Laub, in die Mulden zwischen zwei Baumreihen. Sie werden übersehen. Also die Glücklicheren unter ihnen. Manchmal bekommen sie Brot und Käse von Einheimischen, die sich selbst noch erinnern an eine Flucht, eine Aufenthaltstitellosigkeit, eine große Furcht. Manchmal werden sie abgezogen von Schleppern, die sich an dasselbe erinnern können müssten. Die operierten sie an der innerdeutschen Grenze. Fluchthelfer hießen. Es ist im Grunde fast unmöglich, dass sie ihr Ziel unbehelligt erreichen. Und sie schaffen es doch. Einer von ihnen heißt Ahmad. Man bringt ihn nach Kleve. Er schließt Freundschaften, er grillt, er badet am Baggersee. Es heißt, er habe vor einigen Frauen angedeutet, sich einen runterzuholen. Sie rufen die Polizei. Dort verwechselt man ihn mit einem Gesuchten aus Mali, der Ahmads Namen als Pseudonym verwendet, dessen Klarname allerdings bekannt ist. Es kommt nie zum Prozess. Er verbringt 2 Monate zu Unrecht im Gefängnis. Dann klingelt es an der Gegensprechanlage und kein Polizist geht ran. Dann brennt es lichterloh in der Zelle. Dann landet ein Helikopter auf dem Grundstück der Klever JVA. Dann schüttelt eine Ärztin kaum merklich den Kopf. Dann saust ein Helikopter durch die Lüfte. Dann landet ein Helikopter auf dem Dach des Krankenhauses Bochum-Bergmannsheil, wo ich selbst einmal im Sterben königlich purpur gewordenen die Glieder wusch. Da landet also der Helikopter. Da stirbt also Ahmad, der in seiner Zelle verbrannte. Machen wir uns nichts vor. Verbrannt wurde. Stellen Sie sich vor, 2 Blitze schlagen gleichzeitig an unterschiedlichen Orten ein. Sagen wir am Greenwich Observatory und am Kew Observatory, wo sich jeweils ein Beobachter befindet. In diesem Fall wird der Mensch, der in Kew steht, den Blitz, der in Kew einschlägt, als erstes sehen. Wegen der Zeit, die das Licht braucht, um eine Distanz zurückzulegen. Und doch wird man urteilen, wenn man eine übermenschlich genaue Urteilskraft hat, und die setze ich hier voraus, dass die beiden Blitze gleichzeitig stattfinden. Solange wir also über irdische Beobachter und Ereignisse sprechen, ist diese Definition von Gleichzeitigkeit völlig ausreichend. Sobald aber diese Beobachter sich schnell bewegen, sich zueinander in ein niemals ruhendes, rasendes Verhältnis setzen, ist diese Definition hinfällig. Die Frage der Zeit an unterschiedlichen Orten ist vielleicht für die Vorstellungskraft der schwierigste Aspekt der Relativitätstheorie. Wir sind an die Idee gewöhnt, dass alles datiert werden kann. Wir können die Distanz zwischen der Erde und, sagen wir, dem Jupiter zu jedem gegebenen Zeitpunkt berechnen. Und so können wir die Reisedauer des Lichts vom Jupiter auf die Erde ermitteln. Und so können wir feststellen, dass der Jupiter vor einer halben Stunde dort war, wo wir ihn jetzt sehen. All das scheint offensichtlich. Aber es funktioniert praktisch gesehen nur, weil die relativen Geschwindigkeiten der Planeten sehr klein sind im Verhältnis zur Geschwindigkeit des Lichts. Die Annahme einer universalen kosmischen Zeit, die man stets für selbstverständlich nahm, ist also nicht länger zulässig. Für jeden Körper gibt es eine definitive Zeitordnung der Ereignisse in seiner Nachbarschaft. Diese könnte die angemessene Zeit für diesen Körper genannt werden. Unsere eigene Erfahrung wird von dieser richtigen Zeit unseres Körpers regiert. Es ist keine dieser Bewegungen wirklicher als die andere. Es ist absolut nichts Wirkliches daran. Die Zeit im kalten Wasser des Atlantik ist anderer Natur als jene an Deck der AIDA. Die Zeit in der Dunkelheit, die man Eckenfelden heißt, ist anderer Natur als jene hellen Sekunden auf den Bühnen der Welt. Die Augenblicke am Telefon, nachdem die Nachricht vom Tod des Vaters ausgesprochen ist, im Flur einer mit beiger Strukturtapete ausgekleideten Wohnung, vergehen anders als jene nach dem Überfahren eines Subjekts, das nunmehr Objekt zu sein scheint. Die Zeit an der Ampel ist eine andere als jene im Stau. Die Minuten am Mikrofon einer Karaoke-Bar vergehen anders als jene am Bug eines Ozeandampfers. Es ist keine dieser Zeitspannen wirklicher als die andere. Es ist absolut nichts Wirkliches daran. Die Zeit hat lange schon Beulen, Ausbuchtungen, Protuberanzen, Geschwüre. Die Zeit ist lange schon ein fremdes Material. Es ist nicht nur Aurora, die tüchtige Überlebenskünstlerin, der Daniel Kübelböck gleicht. Aufmerksame Beobachterinnen haben auf den Fall des verschollenen Künstlers Bastian Ader hingewiesen. Ader arbeitete zur Schwerkraft, zum Fallen, zum Verschwinden. Er produzierte die frühesten Videoarbeiten der bildenden Kunst. Zum Beispiel ein lautlos weinender und dazu eine Postkarte, auf der steht: I'm too sad to tell you. Eines Tages beschloss Ader, ein Stück aufzuführen, das in seiner Überquerung des Atlantik auf einem winzigen Segelschiff bestand. Einer Nussschale eigentlich. Mit dem gleichen Teer abgedichtet, der auf den Landstraßen dieser Welt ausgebreitet wird. Ader also baute sein Boot, tat seine Abschiede, ließ sich an der Küste Massachusetts von einem Seemannschor besingen und fuhr fort. 3 Wochen später brach der Funkkontakt ab. Zuletzt sah man ihn nahe der Azoren. Nach einigen Monaten wurde sein Boot an der irischen Küste angespült, kopfüber, leer. Was aber, wenn Ada bloß verschwunden, nicht aber gestorben ist? Was, wenn Daniel, also Rosa eigentlich, in diesem Moment, während wir miteinander sprechen, eine Herde Schafe hütet? Auf Neufundland, nahe der ehemals und nur für wenige Jahre von Wikingern bewohnten Siedlung Lands o' Meadows. Einem aufgelassenen Ort wie Ellis Island es ist, wenn auch unter anderem Vorzeichen. Was, wenn Daniel Abel wurde? Hirte wurde? Aufgabe eines guten Hirten ist es, seine Herde zu hüten, nicht aber zu schinden. Was, wenn unser Großvater sich in den Wäldern versteckt hält, in den Höhlen? Was, wenn er seinen Schmerz lindert mit Weidenrindentee? Was, wenn unser Großvater noch da ist und sich noch immer erinnert? Was, wenn er eingerollt im Laub liegt und auf den Frühling wartet? Jedes Tier braucht einen Unterschlupf. Was, wenn wir uns verlieren? Was, wenn wir das Spielziel nicht erfüllen können? Was, wenn Maike Kohlrichter noch immer in Oggersheim klagt? Ihre Kleider zerreißt, ihre Wangen zerkratzt. Was, wenn sie noch immer um ihren Geliebten trauert? Was, wenn der Wolfgangsee längst ausgetrocknet daliegt? Was, wenn die Häupter der Toten gar nicht in die richtige Richtung weisen? Was, wenn die Tanten dritten Grades allen Bemühungen zum Trotz unzufrieden waren mit den Geschenken? Was, wenn es ihre heimlichen Flüche sind, die das ein oder andere Rad ins Rollen brachten? Was, wenn Walter Kohl keine Ausländerin geheiratet hätte? Und auch sonst die Erwartungen seines Vaters, die vermutlich große und harte waren, erfüllt hätte? Was, wenn nicht? Was, wenn nicht? Was, wenn nicht? Was, wenn Frau Luxem in Wirklichkeit eine zarte, eine feinfühlige, eine weiche Frau war? Was, wenn die Verkündigung der Engel in Wahrheit Warnung heißen müsste? Was, wenn Olga Hepnerova sich bis zum Schluss nicht fürchtete. Was, wenn doch? Was, wenn sie doch ein feiges Schwein war? Was, wenn derjenige Kompass, über den die Störche und Schwalben und Wildgänse verfügen, mit keinem menschlichen verglichen werden kann? Was, wenn doch? Was, wenn das Parkhaus noch nicht gebaut wurde? Wenn da kein Gebäude ist? Und keine Ruine und keine Baustelle den genauen Ort markiert? Was, wenn doch? Was, wenn wir die Stelle nicht wiedererkennen, weil wir sie nie gesehen haben? Was, wenn wir den Tatort nicht finden, an dem unser Großvater sein Leben verlor? Oder nicht verlor? Was, wenn unser Vater noch immer schreit in seinen Träumen? Was, wenn nicht? Was, wenn Ivi in Berlin geblieben wäre? Was, wenn er nie nach Berlin gefahren ist? Wenn er im Vogtland geblieben wäre oder im Westerwald? Was, wenn es die Schläge waren, die Ivi möglicherweise im Umland von Plauen kassierte, die das Fass zum Überlaufen brachten, das er war? Was, wenn Ivi nie zurückgekehrt wäre? Wenn er im Westen eine Karriere gemacht hätte als Bauarbeiter, Dolmetscher, Taxifahrer, Streetworker oder Gastronom? Was, wenn das Paddy Dean und die Gewalt, die der Mensch dem Menschen antut, ihn nicht getötet hätten? Wenn er zwei Töchter gezeugt hätte und glücklicher Familienvater geworden wäre? Was, wenn er zwei Töchter gezeugt und kein Verhältnis zu ihnen gehabt und gänzlich abwesend gewesen wäre? Was, wenn eine Aussöhnung unseren Vater heilen könnte? Was, wenn das Pflanzen eines Baums doch Heilung stiften kann? Was, wenn nicht? Was, wenn sich die Profiteurinnen unseren Honig von der Wange wischen und lachen? Was, wenn das Gift, das die argentinische Ameise tötet, längst angerührt ist? Was, wenn wir seinen Geschmack nicht kennen? Was, wenn doch? Was, wenn kein Denkmal der Welt die Toten zurückbringt? Was, wenn ein Pass nicht mehr ist als ein dunkelrotes Heft? Was, wenn die Dornen der Macchia sich den nackten Knöcheln der Flüchtenden für immer einprägen? Was, wenn die Lager nie mehr abgebaut werden? Was, wenn es nichts Sinnloseres gibt, als einen Führerschein zu machen? Was, wenn die Straßen der Zukunft, wenn nicht aus Gold, so doch aus einem anderen, einem gänzlich unbekannten Material? Einem Material, das noch erfunden werden muss oder längst erfunden wurde. Wer sind wir schon, das zu beurteilen? Was, wenn wir diesen Weg also befahren, um die Ereignisse an seinen Rändern zu vergessen? Was, wenn die Falten der Fährfrau zu viele sind, um sie zu zählen? Was, wenn K. dem Kurier das Barthaar längst ausgefallen ist? Was, wenn seine Kleider längst schon ihren Weg zurück zur Caritas gefunden haben, wenn sie einen anderen kleiden? Was, wenn wir hier einen Stellvertreterkrieg führen? Wenn es keine Opfer gibt, ist es kein Krieg. Wenn es keine Karte gibt, ist es keine Straße. Wenn es keinen Kompass gibt, ist es keine Welt. Ist es keine Welt? Was, wenn... Autos. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Ines Marci. Es spielten sie, Amel Schwerk, er, Matthias Reinheimer, Daniel, Toni Jessen, Erzählerin, Luise Wolfram. In weiteren Rollen Julius Stucke, Melina von Gagern, Lisa Hirdina, Alexander Ebert, Volker Wackermann, Christian Gaul, Florian Lukas, Rainer Strecker, Tilla Kratochwil, Maike Rötzer, Max Segewald, Achim Buch, Hans Löw, Susanne Bormann, Tobias Dutschke, Thomas Niehaus, Amelia Umuhire, Sandra Borgmann, Stefan Schad, Thilo Werner, Matti Altgeld, Jon Beims und Pola Schimczak. Ton und Technik Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Komposition Andreas Bick. Regieassistenz Anke Beims. Bearbeitung und Regie Giuseppe Maio. Dramaturgie Stefanie Hoster. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019. Wenn Sie dieses Hörspiel noch einmal oder noch viel öfter hören wollen oder es weiterempfehlen, es steht online auf hörspielundfeature.de und als Podcast. Jetzt folgt hier ein Gespräch mit Ines Marci, das Lene Albrecht führte. Enis Marci, Sie sind 1993 in Gelsenkirchen geboren, haben literarische Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und Kultursoziologie an der London School of Economics studiert. Welche Bedeutung hat für Sie gefundenes Material und wie sieht bei Ihnen genau die Recherche aus? Gefundenes Material ist ein ganz zentraler Ausgangspunkt meiner Arbeit. Meistens gibt es schon vorher eine Idee oder eine Art Keim oder sagen wir vielleicht eine Spur, auf die ich mich begebe. Und in dem Moment, in dem man mit der Wirklichkeit, die über einen selbst hinausweist, konfrontiert ist, sieht man ja die ganze Zeit weitere Hinweise oder Assoziationsfelder, die irgendwie damit zu tun haben. Und die gilt es dann zu beackern. Also ich habe den Essayband Eiskaffee Europa, den Sie geschrieben haben, gelesen. Und an einer Stelle heißt es da, jeder Schreibakt begann damit, dass ich die Notizen per Steuerung F nach relevanten Stichwörtern durchforstete. Und Sie schreiben, dass Sie eine Cloud haben, die Sie dann aus Versehen löschen und dann sind diese ganzen Notizen weg. Und das klingt für mich schon so, als wären Sie so eine Art Sammlerin, die einfach ganz, ganz viele Informationen erstmal zusammensucht. Ja, das stimmt. Ich glaube schon, dass sich das Verfahren zum Beispiel von so einem strikt auf Recherche basierenden Schreiben unterscheidet, weil am Anfang des Arbeitens eben noch nicht klar ist, welche dieser Spuren überhaupt relevant sein werden und weil das Sammeln der Hinweise eigentlich dem Arbeiten selbst vorausgeht. Also möglicherweise wie eine Detektivin spüre ich diejenigen Indizien auf, die auf ein bestimmtes Verbrechen hinweisen und erst im Schreiben wird überhaupt herausgefunden, welches das sein könnte. Und ich denke, die strikt auf Recherche gegenüber dem Informationen sammeln basierende Methode verlässt sich eher darauf, dass man schon vorher weiß, wo man hin will. Genau, was ich sehr spannend finde an dieser Geschichte um Olga Hebnerova ist, dass diese Geschichte ja eigentlich eine verschüttete ist. Also wir denken an erster Stelle bei so einem Selbstmordattentat an ein ideologisches, oder? Genau, und der Zeitpunkt, zu dem ich das Stück verfasst habe und während des Verfassens habe ich auch teilweise in London gewohnt, war eben auch einer, der sehr von einem Klima der Angst vor solchen Attentaten gerade geprägt war, also gerade solche, die mit einem Auto durchgeführt werden. Und es ist viel die Rede davon gewesen, dass das sozusagen ein innovativer Ansatz, zum Beispiel des sogenannten Islamischen Staats sei. Und das hat mich interessiert und dann bin ich eben auf die Geschichte von Olga Hebnerova gestoßen, die, wie ja oft eine Sache genauso war ist wie ihr Gegenteil, einerseits verschüttet war, andererseits irgendwie aber gar nicht. Es gibt sogar einen Spielfilm, der auf der Berlinale gelaufen ist, über ihren Fall, den man aber vielleicht eher als Psychogramm deuten kann. Und das hat mich schon bei Mitwisser nicht so sehr interessiert. Und mich interessieren eher die Verhältnisse, die zu einer bestimmten Tat führen können oder die Rhetorik, die um einen bestimmten Diskurs herum stattfindet. Also zum Beispiel in meinem Essay über die Identitären ging es mindestens genauso viel darum, wie die bürgerliche Presse über diese Gruppe berichtet hat. Also wie so eine Art Wirklichkeit erzählt wird vielleicht? Genau, und im Erzählen hergestellt wird, jedes Mal aufs Neue und auch im Wiedererzählen und in denjenigen Variationen und Auslassungen, die unweigerlich stattfinden, wenn man wiedererzählt, eben auch hergestellt wird. Was ich auch spannend finde, ist, dass diese gefundenen Bruchstücke, will ich jetzt mal sagen, oder Fälle ja sehr unterschiedlich sind. Also zu dieser Olga Hebnerova kommt dann Daniel Kübelböck, wo ich jetzt auch im Zuge der Recherche wirklich so angefangen habe zu recherchieren. Und es gibt ja unglaublich viele auch Verschwörungstheorien und warum hat er Selbstmord begangen. Und es ist aber auch so ein bisschen Trash gleichzeitig. Wie sind für Sie diese beiden Geschichten zusammengekommen? Also ich denke, eine Sache, um die es auch geht in Autos, ist das Verschwinden. Und er ist ja gewissermaßen verschwunden oder er hat sich für das Verschwinden entschieden. Und als die Berichterstattung darüber stattfand, habe ich mich sehr erinnert gefühlt an die Geschichte von Bastian Ader, diesem niederländischen Künstler, der verschollen ist bei dem Versuch, den Atlantik zu überqueren, was Teil einer längeren Performance eigentlich sein sollte. Und diese Geschichte wiederum war mir vertraut geworden durch Schlafgänger von Dorothee Elminger. Und in dem Moment verknüpft sich also eine lange zurückliegende Lektüre-Erfahrung mit der Berichterstattung über jemanden, über den eigentlich immer nur mit Häme berichtet worden ist, zu etwas anderem Dritten, das vielleicht ein Erforschen dessen ist, was Verschwinden bedeuten kann. Und wenn wir nochmal ausgehen von diesem Auftakt des Erzählens für Autos, also man hat eine junge Frau und einen jungen Mann im Auto, die sich auch beide erinnern an eigentlich Erfahrungen der Elterngenerationen, die ausgewandert sind. Also die Idee von Erinnerungen zweiter Hand sozusagen, die weitergegeben werden von Generation zu Generation oder möglicherweise auch einfach nur von Person zu Person in Akten des Wiedererzählens und Auslassens und so weiter, begleitet mich schon länger. Und ich könnte gar nicht genau sagen, was sozusagen der erste Aspekt ist, der mich zu Autos dann gebracht hat. Aber es ging schon auch sehr darum, dass das Auto einerseits zu dem Moment, in dem ich das geschrieben habe, oder eben jedes Kraftfahrzeug, so etwas Gewaltiges, potenziell Mörderisches ist. Und dass es eben gleichzeitig aber für so eine Freiheit steht und für ein es geschafft haben irgendwie. Ich habe kürzlich die deutsch-luxemburgische Grenze überquert mit dem Bus. Und sobald man nach Luxemburg reinfährt, sind überall Schilder, die warnen, dass man unter keinen Umständen schneller als 100 fahren darf. Weil auf dieser Straße natürlich ihr autoliebende deutsche Fahrer unterwegs sind, für die mit 130 fahren der Inbegriff der Freiheit ist. Aber eben auch nicht nur diese Erzählung vom Auto als einem Versprechen, sondern natürlich auch so eine migrantische oder postmigrantische Erzählung davon, dass man diesen Mercedes dann hat und mit dem dann nach Hause, wenn es das gibt, überhaupt fährt und so weiter und so fort. Das sind alles Geschichten gewesen, die ich sozusagen im Hinterkopf habe oder die mir vielleicht eingeschrieben sind, weil ich sie sowohl konsumiert als auch erfahren habe. Und ich denke, das gilt vielleicht für einige. An einer Stelle taucht ja auch dieses unsere Blechhaut auf und ich fand es schön, weil Blechhaut ist ja sozusagen einerseits wie so ein Panzer, also etwas, was einen schützt, und Panzer kann eben auch was sein, was verletzt, vielleicht was, was einen von der Welt abgrenzt und gleichzeitig aber auch so mit der Welt konfrontiert. Ja, also so sehr sozusagen das Auto selbst auch etwas Gefährliches sein kann, ob absichtlich oder nicht, so sehr ist ja sein Inneres auch ein Schutzraum, ein realer oder einer, von dem man möglicherweise träumt, wenn man schon wieder in der U-Bahn sitzt und die anderen stinken und schwitzen und man hat überhaupt keinen Bock jetzt. Und dieser Übergang zwischen innen und außen, das ist ja eben wirklich nicht mehr als eine Haut. Das ist ja vor allen Dingen eine Abmachung, an die man sich hält, so wie jede Tür eigentlich ja auch nur ein Vorschlag ist und die meisten von ihnen sehr einfach niedergerissen werden könnten. Und in dem Moment, in dem ich dann zum Beispiel später über die argentinische Ameise schreibe, habe ich eben das Gefühl, dass das Material, das mir sozusagen über die Füße läuft, eigentlich danach schreit, mit eingebunden zu werden, handelt es sich doch bei ihr auch um ein Tier mit einem Exoskelett. Stimmt, das kommt auch drin vor, dieses Exoskelett. Was ist das genau? Das ist also der Mensch hat ein Endoskelett, die Knochen sind innen und das Fleisch ist außen. Und bei vielen Insekten, vielleicht auch bei allen, das weiß ich gar nicht genau, ist eben der knöcherne oder aus Chitin bestehende Panzer außen und schützt das Innere. Was mir irgendwie auch logischer erscheint, aber jetzt funktioniert ja die Evolution nicht nach Maßstäben der Logik. Zu guter Letzt vielleicht noch die Frage an Sie, welche Beziehung haben Sie denn zur Blechhaut, zum Auto? Gibt es eine besonders prägende Erinnerung? Ich bin ganz lange ohne Auto aufgewachsen und vielleicht deshalb habe ich auch keinen Führerschein. Und es wird sicher auch ausschlaggebend gewesen sein für mein Interesse. Aber 2020 wird das Jahr, wo ich ihn mache. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei und ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Enes Marci. Vielen Dank.